Langhagen. Langen Hagen. Langhagen. Ja. Ne. Mit wem spreche ich denn? Moinsen, Alarmapparat. Unterwegs, ne? Und er so, jetzt der Sonntagmorgen, Schocker. Und dann steckt er die Zunge raus. Ich so, was denn jetzt? Am Apparat! Nee. Am Apparat!